Andacht vom 28.09.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Epheser 3. Ich habe die letzten paar Stunden über Epheser 3 meditiert. Der Epheserbrief ist ein sehr kraftvolles Buch und auch diese Gemeinde war sehr kraftvoll. In Epheser 3 redet Paulus über das Geheimnis des neuen Bundes. Als Christus auf der Erde lebte, war der neue Bund noch verborgen. Er konnte erst durch das vollbrachte Werk des Kreuzes offenbar werden. Selbst heute, nach dem vollbrachten Werk des Kreuzes, versuchen Menschen, den neuen Bund aufgrund des Alten Testaments zu verstehen. Das funktioniert nicht. Du kannst so lange an Christus glauben, wie du willst. Du kannst den neuen Bund suchen. Du wirst ihn erst finden, wenn du Christus durch das vollbrachte Werk des Kreuzes siehst. Alles ist durch Jesus vollbracht. Wenn wir das begreifen, werden wir nichts mehr aus uns selbst heraus versuchen, sondern alles durch ihn sehen. Er hat deine sündhafte Natur besiegt. Er hat deine Armut besiegt. Er hat deine Probleme und Krankheiten besiegt, einfach alles. Er hat alles verändert. Ich verstehe gar nicht, wie Christen so handeln können, als wäre fast nichts durch Christus geschehen. Sie glauben nur an die Sündenvergebung und dass sie in den Himmel kommen. Aber alles ist anders, seit Jesus das göttliche Werk am Kreuz beendet hat. Ich lese Vers 14 und 15 in Epheser 3. Ich beuge meine Knie vor Gott. Er ist der Vater aller Vaterschaft und von ihm kommt jegliche Vaterschaft im Himmel und auf der Erde. Schaut, wie die Passion-Übersetzung das beschreibt. Jede Familie im Himmel und auf Erden hat ihren Ursprung in ihm. Er ist der Familienname der Menschheit und er bleibt die echte und ursprüngliche Identität einer jeden Nation. Wie viele Christen sind immer noch traumatisiert aufgrund ihrer Kindheitserfahrungen, weil sie keinen vollkommenen Vater hatten? Ich sage euch was, es gibt nur einen perfekten Vater. Wenn wir nicht lernen, die Tür zu unserer Vergangenheit zu schließen und uns an den himmlischen Vater zu binden, werden wir immer mit unserer Vergangenheit kämpfen. Schaut, der perfekte Vater jeder Kindheit ist Gott. Er liebt dich, er umarmt dich, er schimpft dich nicht, er verurteilt dich nicht. Du musst dich nicht an schlechte Erfahrungen mit deinem irdischen Vater hängen. Du kannst vergeben und es loslassen. In 1. Korinther 13 steht, wenn wir Kinder sind, handeln und denken wir wie Kinder. Wir aber denken, dass unser himmlischer Vater auch so handelt wie unser leiblicher Vater und wir sind traumatisiert, weil unsere irdischen Väter nicht gut handelten. Hört, bevor es euch gab, bevor eure Väter lebten, hattet ihr einen liebenden, wundervollen, himmlischen Vater. Es ist egal, ob ihr einen guten oder schlechten leiblichen Vater hattet. Er war einfach nicht perfekt. Ihr müsst das in eure Herzen schreiben. Der himmlische Vater ist der vollkommene, perfekte Vater. Eure leiblichen Väter sollten gar nicht vollkommen sein. Schaut, was Jesus sagt in Matthäus 7, 9 bis 11. Wer unter euch gibt seinem Sohn einen Stein, wenn er ihn um ein Brot bittet? Und wenn er um einen Fisch bittet, wirst du ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben gebt, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten. Wir müssen zu dem Schluss kommen, dass der Vater im Himmel der einzige, wahre, liebende, perfekte Vater ist. Wenn auch euer leiblicher Vater Fehler macht und versagt, der himmlische Vater ist perfekt und gut. Wir müssen aufhören, unseren menschlichen Vätern die Schuld zu geben für unsere Beziehung zum himmlischen Vater. In der EPS gibt es eine Einheit, wo es um die Perspektive geht. Wenn wir an unseren eigenen falschen Wahrnehmungen festhalten, werden wir nie die wahre Wahrnehmung erfahren. Wirklich, Wahrnehmung ist sehr individuell. Ich erzähle euch was. Es gibt einen Erlebnispark in Sao Paulo und dort gibt es eine Fahrgelegenheit, den Sky Coaster. Man wird an einem Seil ziemlich hoch hinaufgezogen und dann losgelassen. Es kann sein, dass man erst einmal einen Salto macht, dann schaukelt man hoch über der Erde hin und her. Ich mag so etwas. Als ich einmal mit Kleten und ein paar anderen jungen Leuten dort war, dachte ich, Mensch, das ist so wunderbar. Ich lud eine der Frauen ein, flieg mit mir. Sie antwortete, nein, ich habe Angst. Ich meinte, das ist nicht furchterregend, sondern aufregend. In meiner Wahrnehmung war es aufregend, in ihrer Wahrnehmung war es fürchterlich. Kürzlich flog eine der jungen Damen mit mir. Als wir hochgezogen wurden, brach sie mir fast den Arm vor Angst. Als wir höher und höher gehoben wurden, als die Erde unter uns immer kleiner wurde, fragte sie, »Was passiert, wenn das Seil reißt?« Ich drehte mich zu ihr. »Wäre es nicht wunderbar, wenn wir auf diese Weise zu unserem Herrn Jesus gingen?« »Unser Körper fällt hinunter, unser Geist geht zu Jesus hinauf.« Also, lasst alle eure weltliche Wahrnehmung los und verbindet euch mit dem Vater, der Vater aller guten Dinge ist. Ich sagte oft, ich muss in meinem Leben ein guter Vater sein, so gut wie ich es kann, denn Vaterschaft funktioniert ohne Anweisungen. Ich wurde einfach Vater und es gab keine Regeln oder Vorschriften dafür. Ich war beim ersten Sohn total überwältigt. Oh Gott, ich bin ein Vater. Gott ist der perfekte Vater. Ich muss kein perfekter Vater sein. Aber ich soll selbstverständlich mein Bestes geben. Ich würde heute vieles anders machen, als ich es früher gemacht habe. So ist das eben. Die wichtigste Aufgabe für mich als Vater, sowohl für meine natürlichen als auch für meine geistlichen Kinder, sehe ich darin, meine Kinder zu lehren, dass sie bestmöglich mit dem himmlischen Vater verbunden sind. Was ist mein Wunsch für Daniel? Nicht nur, dass er einen guten geistlichen Vater hat, denn ich bin nur ein Mensch, ich tue mein Bestes, aber ich habe gute und schlechte Tage, ich kann versagen. Aber ich kann mich dafür einsetzen, dass ich sein Potenzial sehe, wie Gott es sieht, und dass er eine gute Beziehung zum himmlischen Vater hat. Das ist meine Sehnsucht für all die Menschen um mich herum, dass sie mit dem perfekten Vater im Himmel eine Beziehung haben, dass sie begreifen, dass der himmlische Vater an ihr Potenzial glaubt, auch wenn ich frustriert bin, dass sie geliebt und angenommen und versorgt sind. Der nächste Vers ist sehr interessant. Unglücklicherweise ist er aus dem Griechischen nicht besonders gut übersetzt. In Vers 16 steht, er gewähre euch aufgrund des Reichtums seiner Herrlichkeit, dass ihr an eurem inneren Menschen mit Kraft gestärkt werdet durch seinen Geist. Es fühlte sich nie richtig an, wenn ich das las. Es ist für mich so ein gewaltiger Unterschied, die Bibel durch die Brille des vollbrachten Werks am Kreuz zu lesen. Aber etwas schien mir hier nicht richtig. Er gewähre euch. Also schaute ich heute früh ins Original und versuchte herauszufinden, wie es dort heißt. Und hier steht es in der Vergangenheit. Diese Zeitform des Griechischen heißt aorist und beschreibt eine in der Vergangenheit abgeschlossene Handlung. Außerdem steht im Griechischen kein er. Die Bibelübersetzungen sind oft nicht ganz richtig. Deshalb müssen wir forschen und die Bibel nie ohne den Heiligen Geist lesen. Also, Paulus sagt, ich muss den perfekten Vater erkennen. Das verändert die ganze Sache. Derjenige, der etwas tun muss, ist nicht Gott. Gott wartet, dass wir mit nehmendem Glauben zu ihm kommen und annehmen, was er schon für uns vorbereitet hat. So funktioniert der neue Bund. Gott hat es mir schon gegeben. Wenn ich es glaube und annehme, kann ich in diesem nehmenden Glauben laufen. Paulus sagt, wenn ich vor dem Vater knie, möchte ich mich daran erinnern, dass uns schon garantiert wurde, dass wir Kraft haben durch den Heiligen Geist, wie Gott es in seiner Herrlichkeit bereitet hat. Das macht einen gewaltigen Unterschied. Paulus begriff das so gut. Er schrieb an die Korinther, 2. Korinther 12: Ich freue mich, wenn ich schwach bin. Wo ist der Unterschied? Ich erinnere mich daran, wie ich vor langer Zeit in unserer Gemeinde die jungen Menschen lehrte. Der Herr sagte zu mir, dass die Kirche nicht sein dürfe wie eine weltliche Organisation, wo die Starken und Talentierten und Reichen eine Position erhalten. Die Kirche ist ein Ort der Funktionen, wo jedes Glied des Leibes eine Funktion hat. Das hängt nicht von den Fähigkeiten Einzelner oder von Begabungen ab, sondern davon, was jeder durch den Heiligen Geist hat. Vor 30 Jahren lehrte ich also diese jungen Leute. Es ist egal, wie talentiert oder intelligent ihr seid. Das macht euch im Reich Gottes nicht wichtig. Es hängt davon ab, wie stark ihr im Geist seid. Und das lernt ihr, wenn ihr im nehmenden Glauben ergreift. Paulus sagt das auch zu den Korinthern. Wo sind die Schlauen, die Starken, die Weisen? Die Weisheit Gottes ist weiser als die Weisheit dieser Welt. Dann sagt er in 1. Korinther 1,30: Wer im Herrn läuft, hat Christus, der für uns Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung geworden ist. In Epheser 3 heißt es, ihr habt schon die Kraft durch den Heiligen Geist. Gott sei Dank, denn wenn ihr schon so stark wärt, wärt ihr ja nicht abhängig von seiner Kraft. Ich habe einen Traum, dass die Kirche komplett abhängig ist von der Kraft Gottes. Der perfekte Vater hat euch bereits alles in seiner Herrlichkeit bereitet. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die keine Grenzen kennt, die euch alles bereitet hat. Gott, ich danke dir, nichts hängt von mir ab, aber alles von deiner Kraft. Diese Kraft gehört mir schon, ich nehme sie im Glauben an. Ich glaube in meinem Herzen, dass sie da ist und dass sie für mich bereitet ist. Ich war noch sehr jung, als ich in der Gemeinde prophetisch diente. Damals dachte ich, je besser die Atmosphäre in der Gemeinde ist, desto besser könne ich prophetisch dienen. Gott sagte, Reinhard, egal wie die Atmosphäre ist, du gestaltest die Atmosphäre. Geh zu jedem Ort der Erde und gestalte du die Atmosphäre. Da sagte ich, dann gehe ich in die Hölle und verändere dort die Atmosphäre. Als ich diese einfache Wahrheit begriff, flossen die Gaben und das Übernatürliche viel leichter. Denn ich hatte erkannt, da gibt es eine Kraft, die ich anzapfen kann, und damit kann ich überall dienen. Ich muss nicht stark sein. Schaut, was Paulus sagt. Mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Der Heilige Geist stärkt uns am inneren Menschen. Wir wurden unglücklicherweise so erzogen, dass wir äußerlich stark wirken. Deshalb leben wir ein Leben in Vortäuschung, wie die Pharisäer. Wir tun, als wären wir stark. Ach, Religion hat die Kirche so stark beeinflusst. Es geht dort gar nicht um das, was im Menschen ist oder ob er mit dem Heiligen Geist in sich verbunden ist. Es geht nur um Äußerliches. Kürzlich sagte jemand zu mir: Reinhard, ich habe ein tiefes Bedürfnis, vom Herrn benutzt zu werden, für Heilungen. Aber ich kann das doch nicht tun, weil ich selbst noch krank bin. Das ist eine völlig falsche Haltung. Wenn ich innerlich erneuert werde, ist es egal, wie mein äußeres Zelt aussieht. Wir müssen uns auf den inneren Menschen konzentrieren, denn dort offenbart sich der Heilige Geist in seiner Kraft. Wenn du also aufwächst, konzentriere dich auf den inneren Menschen. Mache dir klar, dass der Heilige Geist die Kraft in dir ist. Dann kommt im Lauf des Tages eine Situation und du denkst: Das ist zu groß für mich. Doch du beruhigst dein Herz und sagst einfach: Danke, Jesus, die Kraft des Heiligen Geistes ist grenzenlos. Diese Kraft ist bereits in mir und genau jetzt lasse ich diese Kraft durch mich fließen. Was geschieht dann? Es ist egal, was gerade um uns herum passiert, und wir sind die Kanäle des Stroms des Heiligen Geistes in uns. Wenn du im inneren Menschen kämpfst, kämpfst du auch im äußeren Menschen. Wenn du am inneren Menschen gestärkt wirst, bist du auch im äußeren Menschen stark. Ich war kürzlich so bewegt, als ich darüber nachdachte, wie stark die Kirche Jesu Christi sein könnte, wie tausende Leben gerettet werden könnten, wenn die Menschen sich nicht als etwas Besonderes sehen würden, sondern wenn sie die Kraft in sich selbst freisetzen würden. Wir sitzen in einem Boot aus Sicherheit, wie die Jünger im Boot im Wind, Matthäus 14. Wir warten auf die Umstände, die auf uns zukommen, und wir überlegen bloß, ob wir aussteigen oder nicht. Wenn ich mein Leben so gelebt hätte, gäbe es kein Brazilian Kids Care, es gäbe kein einziges gerettetes Kind, es gäbe kein einziges Waisenhaus. Ich habe gelernt, wenn ich mich innerlich mit Gott verbinde, wenn ich alle äußeren Umstände beiseite lasse, wenn ich aus dem Boot steige, dann ändert sich etwas. Es gibt leider so viele Leute, die das Übernatürliche erleben wollen, aber ständig darauf warten, dass erst ihre äußeren Umstände stimmen. Deshalb laufen so wenige Menschen im Übernatürlichen. Prediger 11,4 sagt: Wer auf den Wind achtet, wird nie säen, und wer auf die Wolken sieht, wird nie ernten. Wenn du reifen willst, musst du aufhören, auf die natürlichen Dinge zu schauen. Beruhige dich, schließe die Augen und sage: Vater, danke, in meinem inneren Menschen habe ich durch den Heiligen Geist diese Kraft schon erhalten. Der letzte Gedanke für heute, Vers 17. Paulus sagt, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Ein sehr interessanter Gedanke. Herz und Geist sind zwei unterschiedliche Dinge. Paulus redet hier über das Herz. In meinem täglichen Leben kann ich nur erhalten, was mein Herz empfangen kann. Das Herz ist die Quelle des Lebens, Sprüche 4,23. Wenn du lernst zu meditieren, wenn du begreifst, dass Gedanken und Gefühle eine Einheit werden, das ist, was dein Herz glaubt. Christus soll sich in deinem Herzen aufhalten. Ja, Christus selbst hat sich in dir niedergelassen. Wir müssen aufhören, unser Leben so zu leben, wie wir es tun. Wir leben ein normales Leben, dann gibt's plötzlich Probleme und erst dann laufen wir zu Gott. Das ist keine gute Art, das Leben zu führen. Du musst dich jeden Morgen mit deinem Herzen verbinden, durch Herzatmen oder indem du dein Herz vorbereitest und durchsuchst. Wenn du Christus in deinem Herzen wohnend findest, wirst du viel von Christus erleben, wenn du durch deinen Tag gehst. Leider nehmen wir uns oft nicht die Zeit, das zu tun. Das ist nicht gut. Wenn wir uns dazu bringen, dass Christus in unserem Herzen verweilen kann, werden wir unser Leben anders leben. Unsere Umstände werden uns nicht mehr erschüttern, denn in jedem Moment des Tages werden wir uns mit unserem Herzen verbinden können. Und dort gibt es weder Probleme, noch Schmerz, noch Aufregung, sondern dort ist Ruhe und Friede, dort ist Christus selbst. Das ist die Sehnsucht von Paulus, dass wir dahin kommen, dass Jesus in unseren Herzen wohnt. Wir geben ihm einen Aufenthaltsort in unseren Herzen. Dann werden wir überall hingehen, wohin wir müssen, überall, und Christus kann sich selbst ausdrücken. Wir können Christus durch uns und in uns freisetzen. Amen.